Woran denken Sie, wenn Sie das hören? Musik aus Kirchen. Kirchenmusik. Klingt das nicht in jedem Falle nach Orgel? Etwa so? Oder klingt es so? Musik in der Kirche. Das klingt für uns nach Johann Sebastian Bach, nach Händel, Heinrich Schütz oder Dietrich Buxtehude, nach dem barocken Glanz großer Oratorien. Das klingt nach den langsam schreitenden Chorälen, die sonntags von den Gemeinden beim Gottesdienst gesungen werden. Aber die Welt ist größer als der Horizont, der sich von unserem Kirchturm aus übersehen lässt. Theoretisch ist uns das längst bekannt. Wenn nicht, könnten die täglichen Nachrichtendienste des Rundfunks und die Zeitungsmeldungen uns rasch beibringen, wie groß und wie klein die Welt heute ist. Das hindert uns nicht daran, uns selbst immer wieder zu dem Maß zu machen, an dem wir alles andere und alle anderen messen. Das ist auch doch zu beobachten, wo man eigentlich den größten Sinn für die Eigenart der anderen haben müsste. Unter den Christen. Es gibt nicht nur verschiedene Hautfarben, sondern auch verschiedene Muster der Kultur, verschiedene Temperamente, die sich verschiedene Rhythmen und Melodien schaffen. Überall, wo Christen leben, haben sie ihre eigene Weise, Gott zu loben. Hier in Afrika zum Beispiel, an der Küste von Ghana, gibt es keine Orgeln. Aber Trommeln gibt es und Metallstücke. Und zu dem Takt, den man damit schlägt, wird im Augenblick des Singens das Lied erfunden, wenn, wie hier, eine Gruppe junger Fischer Gott anruft, um viel Fisch, um seinen Segen und dass wir nicht sterben und ertrinken müssen. Musik.